Viertes Kapitel: Das römische Märchen vom Barbarentum der Germanen. Die Germanenforschung, soweit sie sich auf römische Quellen stützt, steht heute nicht mehr vor, sondern sie befindet sich mitten in einer Krise. Das unbehagliche Gefühl davon peinigt schon manchen Fachmann, ohne dass er bisher die wahre Ursache und damit ein Mittel zur Beseitigung der Krisenlage entdeckt hätte. Schon manchem Forscher liegt es auf der Zunge: Stellt Tacitus und Cäsar mit ihren Berichten über die Germanen in die Bibliotheken dahin, wo es am dunkelsten ist. Auch den Cäsar? Ja, denn wir werden jetzt den Beweis führen, dass auch die Kelten- und die Germanenschilderungen dieses gefeierten römischen Autors, so wie sie uns heute in seinen Kommentarien, also seinen Tagebüchern zum Gallischen Kriege vorliegen, durch die spätmittelalterliche Fälschergenossenschaft von Grund aus und gemäß verfolgten Tendenz umgearbeitet wurden. Erstens, die Verfälschung der ethnografischen Exkurse Cäsars. Unsere Beweisführung nimmt denselben Gang, wie wir ihn bei der Prüfung der tacitäischen Germania einschlugen. Wieder beschäftigen wir uns mit der Entstehungsweise der Berichte Cäsars. Wir fragen also: Woher schöpft Cäsar seine niedergeschriebenen Tatsachen? Dabei wird sich der Leser immer vor Augen halten, dass dieser Autor am Rhein geweilt hat. In viel stärkerem Maße als bei Tacitus erwarten wir also, dass Cäsars Schilderung germanischer und keltischer Zustände auf Erkundigungen beruhen, die einzuholen er ja bequeme und reichliche Gelegenheit fand. Was uns aber die Forschung zu berichten hat, klingt so befremdend, dass wir zuerst unseren Ohren nicht recht trauen. Das Ergebnis der Untersuchungen, woher Cäsar seine Kenntnisse der ethnografischen Dinge hat, lautet nämlich kurz und bündig: Er hat sie, genau wie Tacitus, aus Büchern geschöpft. Ich führe einige Forschungsergebnisse an. Nun stellt Norden, die germanische Urgeschichte selbst, fest, dass der Satz Deorum maxime mercurium colunt bei Herodot, Cäsar und Tacitus auf drei verschiedene Völker angewendet wörtlich übereinstimmt, dass Cäsars Nachrichten über die Druiden mit den entsprechenden bei Strabo, Diodor in einer Weise übereinstimmen, die zugleich die Annahme direkter Zusammenhänge notwendig macht, so dass nur die Annahme übrig bleibt, dass sie ihr Wissen alle von einer gemeinsamen Quelle bezogen. Die Arbeitsweise Cäsars, seine Angaben aus Büchern zu holen, die wir eben betreffs der keltischen Berichte kennengelernt haben, offenbart sich auch bei den geschilderten germanischen Verhältnissen, zum Beispiel bei der germanischen Hundertschaft. Es ist ein erstaunliches und bedenkliches Zeichen für die römische Berichterstattung, sagt Frahm, dass sie von der germanischen Hundertschaft nur in dunklen Andeutungen spricht. H. Philipp macht es wahrscheinlich, dass die Abschnitte über die durchaus unklare und irrige Geographie des Oberrheins und der Helvetier von Cäsar aus Artemidor oder einer anderen ethnografischen Quelle entlehnt sind. Norden gibt an, dass Cäsar seine Übersicht über die drei keltischen Völkergruppen aus Poseidonius übernommen hat. Staatsrechtliche Erkenntnisse lassen sich aus Cäsars Terminologie für keltische und germanische Stämme oder Völkerschaften nicht gewinnen, sie kann nur Verwirrung stiften. Frahm fasst dann sein Urteil dahin zusammen, dass ein Teil von Cäsars gebotenen Materials aus demselben Überlieferungsstrom wie das des Tacitus stammt und meint sogar einmal: Sobald wir bereit sind, Cäsars Exkurse über die Kelten und Germanen ganz oder teilweise auf die ethnografische Literatur zurückzuführen. Auch Cäsar also glaubt, seine Kenntnis der Dinge und Einrichtungen bei den Kelten und Germanen aus Büchern heraus. Wenn die Forschung sich noch nicht entschließen kann, zuzugeben, alle Angaben Cäsars beruhen auf Bücherstudien, so deshalb, weil es die Fachkritiker ungeheuerlich anmutet, ein Mann wie Cäsar habe mit voller Absicht veraltete, tote Bücherquellen den ihm zur Verfügung stehenden lebendigen Quellen vorgezogen. Cäsar war denn doch wohl der Mann dazu, auch in die ethnographische Forschung selbsttätig einzugreifen, ruft entrüstet Norden aus. Gewiss. Aber wie die Exkurse heute nun einmal vorliegen, erweist es sich, dass der Autor, der sie in der jetzigen Fassung niedergeschrieben hat, direkt hilflos vor seinen Dingen dasteht und sich ängstlich an Bücher klammert. Und gibt man zu, Cäsar habe sich doch sicher über diese oder jene staatsrechtlichen oder wirtschaftlichen Dinge bei den Germanen Informationen verschafft, was ihm ja ein leichtes gewesen sein müsste, so muss man leider die Feststellung machen, dass er sich dann kritiklos alles Mögliche habe aufbinden lassen oder dass er, der große Geist, nicht imstande war, das Erfahrene einerseits durch Kontrolle zu erhärten, andererseits klar und deutlich niederzuschreiben. Seine Angaben sind nämlich genauso verworren und so zweideutig wie die des Tacitus. Seine Nachrichten über die Religion der Germanen sind vollkommen falsch. Er hätte das Richtige mühelos erfahren können, wenn er sich erkundigt hätte. So viel ist gewiss. Hätte Cäsar die Exkurse geschrieben, so würde er unzweifelhaft seine Darstellung auf mündliche Informationen gestützt haben. Der Verfasser der heute vorliegenden Berichte hat das nicht getan. Er hat wie der Pseudo-Tacitus seine Kenntnisse aus Büchern genommen. Das heißt aber, Cäsar hat die ethnographischen Exkurse in ihrer jetzigen Gestalt nicht geschrieben. Die Berichte müssen gefälscht sein. Zweitens. Das Verhältnis zwischen den gefälschten Berichten Cäsars und Tacitus. Die Berichte Cäsars und Tacitus über Germanien in der heute uns vorliegenden Form wurden in der römischen Fälschungszentrale zusammengebraut, ganz im Sinne und nach dem Rezept der Tendenz. Über diese in allen Teilen der neu geschaffenen Überlieferung wirksame allgemeine Tendenz der universalen Aktion wird alsbald gehandelt werden. Vorerst wollen wir einmal das Verhältnis der Darstellung des einen zu den Berichten des anderen Pseudo-Römers betrachten. Der Leser ist bereits durch die Untersuchung in den früheren Heften in die Lage gesetzt, hellseherisch den Tatbestand, um den es sich hier handelt, aufzudecken. Wie verfuhren die Fälscher bei der Fabrikation ihrer Berichte über Germanien? Sie handhabten wieder einmal die so zweckmäßige doppelte Buchführung. Die Fälscher erkannten sehr bald, wie gefährlich es war, wenn sie nur einen Pseudo-Römer sich über germanische Dinge äußern ließen. Dieser eine mochte sich drehen und winden, wie er wollte, er musste am Ende doch bestimmte Angaben über die Germanen machen, wenn er diese Angaben auch noch so geschickt verklausulierte. Es musste ja so viel über die barbarischen Germanen erdichtet werden, ja der ganze barbarische Hintergrund des Gemäldes musste mit Farben der Fantasie gemalt werden. Da war Eindeutigkeit ganz und gar nicht am Platze. So ergab es sich ganz von selbst. Mindestens zwei Römer mussten über Germanien Bericht erstatten. Die Germanendichtung wurde zwei Römern unterschoben, damit man in der Fälscherzentrale die Möglichkeit an der Hand hatte, viel über die Germanen zu sagen und doch nichts Bestimmtes zu sagen, kurz doppelte Buchführung anzuwenden. Diese Taktik ist denn auch gründlich befolgt worden.